Er liebt mich, gleich kommt er zu mir, ich werde hier auf ihn warten. Er liebt mich, ich bin die Art von Frau, die ganz genau weiß, was er will. Er will mich nur für sich, ich kann es spüren, rasend wie der Wind, bevor der Sturm beginnt. Hab gesehen, kann die Liebe in uns brennen, obwohl wir uns schon kennen. Kann Liebe entstehen, werden wir bald untergehen, wird unsere Freundschaft dann verschwinden oder werden wir uns finden? Ich weiß nicht wie, doch es muss uns gelingen, so können wir den Streit unserer Eltern bezwingen. So ist der Plan, dem ich folgen kann, und so wird dann Alba mein. Ich seh, wie du da stehst und frag mich, warum du mit mir gehst. Kommt wahre Liebe zu dir. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man gern. Bist du schon auf dem Weg zu mir? Er liebt mich, gleich kommt er zu mir. Ich werde hier auf ihn warten. Er liebt mich, ich bin die Art von Frau, die ganz genau weiß, was er will. Er liebt mich, gleich kommt er zu mir. Ich werde hier auf ihn warten. Er liebt mich. Ich bin die Art von Frau, die ganz genau weiß, was er will. Er will mich nur für sich. Ich kann es spüren, rasend wie der Wind. Bevor der Sturm beginnt, werde ich mich in seinen Armen verlieren. Er will mich. Sturm beginnt.